Du bist auf der Hand. Stich dich. Du hast nichts weiter. Siehst du was, was du verlieren könntest? Le mystère, comme un engouement.

vor der Fee. Booking Schüler, Booking Band am Fee. Wie der Dance ist, wie der Rebel Fee. Da wie Fotoschei, ja, Panzer Fee. Wegermann ist, ja, jemand im Fee.